Ausländische Prominente schätzen das revolutionäre Leben von Genossen Kim Jong-il hoch. Der erste Sekretär des Setka der KP der Sowjetunion, die Vorsitzende der Partei für Frieden und Einheit Russlands, der politische Leiter der peruanischen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studiengruppe und der Vorsitzende des Zentralrates der Partei der Vereinigten Volksrepublik Kirgisien richteten zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il Telegramme und Briefe. Darin hoben sie hervor, Kim Jong-il sei ein unbeugsamer Kämpfer und glühender Patriot gewesen, der trotz der Provokationen und Störmanöver der USA und ihrer Handlanger und aller Schwierigkeiten unerschütterlich die Ehre und Würde des koreanischen Volkes standhaft verteidigt habe. Seine Ideen und Linien gelten als das ewige Banner, das den Weg des koreanischen Volkes und der sozialistischen Bewegung der Welt erhelle.